WDR 5. Neugier genügt. Dieses Stück heißt Measure und zwar habe ich geschrieben, als ich in Kuba war, von Ernst Schnells. Wir haben sowas in Kuba nicht und ich glaube, wir werden es nie haben. Wir haben ganz langsame Busse und ganz langsame alte Autos mit einer 50er Jahre. Und sowas hätte ich mir aber irgendwann aber überlegt, wie das sein würde, jetzt ein schneller Zug. Maria Lee Pacheco greift in die Tasten, hochkonzentriert, aber mit einem Lächeln im Gesicht. Sie genießt den Auftritt im alten Pfandhaus in Köln. Die Atmosphäre ist intim. Eine Bühne gibt es nicht. Die Band, Maria Lee am Klavier, dazu Bass, Schlagzeug und Trompete, spielt mitten im Raum. 150, 200 Zuschauer gruppieren sich auf Stufen in einem Halbkreis um die Musiker herum. Wenn man die Augen schließt und sich ganz der Musik hingibt, fühlt man sich tatsächlich wie in einer U-Bahn. Rasante, aber rucklige Fahrt. Ankunft an der Haltestelle, aussteigen, einsteigen und rein. Und weiter geht die Fahrt. Eine halbe Stunde später. Das Konzert ist vorbei. Helfer bauen Instrumente und Anlage ab. Maria Lee Pacheco nippt an einem Wasser. Eine junge Frau, groß und schlank, mit schwarzen kurzen Haaren und braunen Augen. Ich hatte immer die Gedanken so, wie es sein würde, in einem sehr schnellen Zug zu sein. Unter die Erde, so ein U-Bahn. Diesem Gefühl, ne, in U-Bahn zu sitzen und dann sieht man diese Hollywood-Filme, wo die Leute immer runtergehen, ne, Treppe runter, Tür auf, wusch, total schnell der Zug fährt und ganz cool alles und so mit Winterjacke und so. Und ja, dann habe ich das Lied geschrieben und mit meiner Vorstellung, was für ein Gefühl das ist, in einem Zug zu sitzen. Und das habe ich mit 19 geschrieben. 13 Jahre ist das her. Damals hat Maria Lee Pacheco am Konservatorium in Havanna, Kubas Hauptstadt, klassisches Klavier und Kompositionslehre studiert. Zwei Jahre später ist sie mit der Gesangsgruppe ihrer Mutter zu den World Choir Games, so etwas wie die Olympischen Spiele für Singvereine, nach Bremen gereist. Ein Musikveranstalter hat ihr während des Festivals zwei Konzerte mit lokalen Musikern organisiert. Ein Jahr später ist Maria Lee Pacheco zu Plattenaufnahmen nach Bremen zurückgekehrt und mit einem Studentenvisum geblieben. Für mich war eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen, aber ich dachte, ich muss das jetzt machen und nicht später, wenn ich irgendwie 30 oder 40 bin. Mit 21 ist ja Zeit, sowas zu machen. Das war verrückt, ja, ich weiß, aber ich dachte, ich bin hier in einem Land, wo so viele Möglichkeiten sind, wo jetzt so viele Touren für mich geoffen sind. Ich nehme jetzt eine Platte auf. Und dadurch kommen noch Konzerte, also da waren so viele Möglichkeiten und ich dachte, ja, manchmal passieren solche Sachen im Leben, Möglichkeiten uns so zu haben und dann muss man die nehmen. In Europa hat Maria Lee Pacheco 8 CDs herausgebracht. Sie tritt rund 150 Mal im Jahr auf. Und sie hat Preise gewonnen, unter anderem beim renommierten Jazzfestival im schweizerischen Montreux, in der Kategorie Piano Solo. Das hat vor ihr noch keine Frau geschafft. Aber ihre Heimat und ihre Familie hat Maria Lee seit ihrer Flucht nicht mehr wiedergesehen. Nur telefonisch und via Skype Kontakt gehalten. Wer Kuba ohne Genehmigung der Auswanderung verlässt, darf 5 Jahre lang nicht zurückkehren. Erst jetzt wird sich für Maria Lee die Gelegenheit ergeben. Wie fühlt sie sich? Nervös, ohne Ende, also sehr nervös und sehr aufgeregt. Und ich weiß nicht, was mir da erwartet und ich war so lange nicht mehr da, dass ich weiß nicht, was für Reaktionen ich haben werde auf viele Sachen. Ne, auf meine Familie, auf die Veränderungen. Ja, und ich selber war noch nicht in Kuba unterwegs, wie ich jetzt bin zum Beispiel. Das ist auch für mich neu, mit Geld dahin zu kommen und in, ja, Sachen machen, die normalerweise nur Ausländer machen. Ich bin keine Ausländer, aber doch irgendwie. Papi! Tamaki! Ja, Efe! Buenas! Tosa! Bien, mi amor. Bien? Bien. Ahora mismo estaba... Café. Estaba haciendo un buen café. Ich war gerade dabei, Kaffee zu machen, damit du einen guten kubanischen Kaffee trinken kannst. Un buen café cubano. Tocando y esas cosas. Sentando en teatro. 6 Wochen nach dem Auftritt im alten Pfandhaus. Havanna in Kuba. Die ersten beiden Wochen in ihrer Heimat hat Mariali Pacheco bei ihrer Mutter verbracht. Nun besucht sie ihren Vater. Vor ihrer Flucht hatten ihre Eltern noch zusammengelebt. Jorge Luis Pacheco, Marialis Vater, ist ein athletischer Mitsiebziger. Das Haar Schütter, das Gesicht wettergegerbt. Er wohnt im alten Haus der Familie, im Hafenviertel Luyano. Es ist winzig. 2 Zimmer, Küche und ein Innenhof, in dem sich 2 Gummibäume in den Himmel strecken und ein paar Hanteln vor sich hinrosten. An den Wänden bröckelt der Putz. Hier ist Mariali aufgewachsen, zusammen mit ihrem Bruder, der wie der Vater Jorge Luis heißt und Pachequito genannt wird. Kleiner Pacheco. Für kubanische Verhältnisse war die Familie betucht. Die Mutter Sängerin, der Vater Professor für Gesangslehre und musikalischer Berater beim staatlichen Fernsehen. Und sie war privilegiert, durfte reisen. Schon als junges Mädchen ist Mariali auf Festivals in Spanien aufgetreten. Nicht nur deshalb hat Jorge Luis nicht verstanden, dass die Tochter nicht in Kuba geblieben ist. Er ist Veteran, hat mit einem kubanischen Bataillon im Unabhängigkeitskrieg in Angola gekämpft und als 18-Jähriger mitgeholfen, die Invasion in der Schweinebucht im Jahr 1961 zurückzuschlagen. Einen von der CIA, dem US-amerikanischen Geheimdienst, unterstützten Putschversuch gegen Staatschef Fidel Castro. Mein Vater ist auf jeden Fall, ich sage immer, dass wenn Fidel nicht Präsident gewesen wäre, mein Vater wäre da in der ersten Reihe Kandidat Nummer 1 für Präsident. Mein Vater hat eine große Liebe für Kuba und eine große Liebe für diesen Traum von Sozialismus und so. Ne? Und es ist ein schöner Traum, funktioniert aber nicht in der Praxis. Pues con una nostalgia permanente. Mis hijos son para mí lo más grande del mundo. Mich erfüllt das mit Wehmut. Meine Kinder sind für mich das Wichtigste auf der Welt. Mariali so selten zu sehen, ist sehr schwer für mich. Am liebsten hätte ich die Zeit angehalten. Aber als Eltern müssen wir akzeptieren, dass wir unsere Kinder weder großziehen, damit sie immer unter unseren Fittichen bleiben, noch damit sie werden wie wir. Sie müssen selbst fliegen, so hoch und so weit sie können. Ja, für Papa, das war am härtesten, glaube ich. Ich habe nichts gesagt, weißt du? Ich stell dir mal vor, ich habe gesagt, wir sehen uns in 3 Wochen und ich bin jetzt nach 10 Jahren zurückgekommen. Die wussten das nicht und ich wollte auch nicht, dass sie das wissen, weil ich wollte nicht irgendwie, dass sie in Schwierigkeiten kommen. Im Jahr 2005 war das. Kuba hat eine schwere Zeit durchgemacht. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die dem Land Zucker zu überhöhten Preisen abkaufte und Erdöl verbilligt überließ und so die kubanische Wirtschaft gepampert hatte, rief Staatschef Fidel Castro im Jahr 1991 den Periodo Especial aus, die Sonderperiode. Der Dollar wurde, getarnt als sogenannter Peso Convertible, als Parallelwährung zum nationalen Peso eingeführt, der Tourismus ausgebaut. Der Lebensstandard der Bevölkerung aber sank, teilweise um 90%. Viele Lebensmittel waren knapp und sind es bis heute. Und am Malecón, der Uferpromenade Havannas, bröckelten die Fassaden der Kolonialbauten. Ab und an brachen Balkone ab. Erst als Venezuela unter Ex-Präsident Hugo Chavez vor 10 Jahren als Lieferant von subventioniertem Erdöl einsprang, hat sich die Lage entspannt. Die Sonderperiode aber gilt offiziell bis heute. Als diplomierte Musikerin war Mariali Pacheco in Kuba bei der staatlichen Künstleragentur angestellt. Ihr Gehalt betrug 500 nationale Pesos im Monat, umgerechnet etwas mehr als 20 Euro. Unabhängig davon, ob sie auftrat oder Platten aufnahm. Eine staatliche Alimentation, die sie als hemmend empfand. Me acuerdo que también me llamó acá a La Habana y me dijo, papá, ¿qué hago? Le digo, mira, yo... Ich weiß noch, wie sie mich aus Deutschland angerufen hat. Papa, ich will drüben bleiben. Ich habe gesagt, ich bin Professor an der Kunsthochschule. Ich verstehe, dass du dort andere Möglichkeiten hast. Vor allem, weil du dich hier nicht auf Jazz spezialisieren kannst. Lo que estudió fue piano clásico. Diese Spezialisierung gibt es hier bis heute nicht, auch wenn viele klassisch ausgebildete Musiker großartige Jazzer geworden sind. Maria-Lee lächelt. Sie erinnert sich anders an das Gespräch. Er hat gesagt, du musst zurück und das geht nicht, was machst du und das kann nicht wahr sein und... Jetzt ist die Familie in einer sehr schwierigen Position mit der Regierung und so, pipapo. Wir haben keine Probleme bekommen. Sie machen auch viel Angst. Die sagen immer, wir werden so und so machen, aber am Ende passiert ja nichts. Die haben diese Angstkultur. Das ist schrecklich. Und deswegen leben die Leute auch in Kuba mit so einer Angst. Die haben Angst vor alles. Vor die kleinsten Sachen. Das ist im Kopf, das ist wie ein Chip. Auf dem Weg zu Tulio Perame, Maria Lies ehemaligem Gesangslehrer. Okay, es sind 28 und 40 in Nueva A. Durch Habana Vieja, die Altstadt. Sie ist geprägt von liebevoll renovierten, neoklassizistischen Patrizierhäusern. Auch viele Gebäude am Malecón sind mittlerweile renoviert. Es hat sich einiges verändert in Havanna, bemerkt Maria Lies. Überall im Zentrum sind kleine Pensionen entstanden. Und Paladares, private Restaurants. Die wirtschaftliche Öffnung, die Raúl Castro nach der Übernahme der Staatsgeschäfte von seinem Siechenbruder Fidel im Jahr 2006 eingeleitet hat, sie tut dem Land gut. Aber da ist immer noch das, was Maria Lee den Chip im Kopf nennt. Dass wir sind die Beste, das gibt. Die kultivierste Volk, das gibt. Und alles anders da draußen ist schlecht, die Menschen sind schlecht, das System ist schlecht, Kapitalismus ist sowieso der Terror und wir müssen hier sein, weil hier sind wir safe. Du hörst heute noch ältere Menschen, die so denken, die sagen wie, wir haben hier alles, was wir brauchen, was suchen wir draußen und so, ne? Es geht nicht um zu suchen, es geht um zu erfahren, um Freiheit. Das ist ein Recht, das in Kuba nicht gibt. Tulio Perame lebt in einem Viertel, das alle nur Plaza nennen. Eigentlich heißt es Plaza de la Revolución José Martí, benannt nach einem Schriftsteller und Freiheitskämpfer, der sein Leben für die Unabhängigkeit Kubas geopfert hat. Auf dem namengebenden Revolutionsplatz erinnert eine weiße Marmorstatue an Martí. Dahinter wuchtet sich ein 109 Meter hoher Turm in den Himmel. Erbaut wurde der Platz noch unter Fulgencio Batista, dem Autokraten, den die Barbudos, die bärtigen Revolutionäre um Fidel Castro und Che Guevara, in der Silvesternacht des Jahres 1958 stürzten. Martí ist ein Paradoxon. Dem Regime gilt er als Vordenker der Revolution. Die Exilkubaner in Florida feiern ihn als Nationalapostel. Tulio Peramos Wohnung ist klein. Auf Tischen und Stühlen stapeln sich Partituren, in und auf Regalen Bücher. Die Wände waren einmal lindgrün und sind nun übersät von Flecken in allen möglichen Farben. Einziges Schmuckstück ist ein Porträt des Opernkomponisten Giuseppe Verdi über dem Schreibtisch des Musiklehrers. Hier lebt jemand, der auf Behaglichkeit wenig Wert legt. Maria Lee lässt sich auf einen Holzstuhl mit Pultaufsatz fallen. Tulio Perame setzt sich ihr gegenüber. Ein sanfter Mann mit Vollbart und randloser Brille. Ja, es ist unglaublich, hier zu sein. Es ist ein schönes Gefühl, ein bisschen die Zeit zurück, als ob ich hier noch war. In diesem Stuhl habe ich mich immer gesessen. Und hier war die harte, harte Arbeit immer. Das ist hier la silla de la tortura. Auf Deutsch weiß ich nicht, wie man das übersetzen kann. Silla della Tortura heißt Folterstuhl. Tullio lacht über Maria Lies Wortwahl. Dann wird er ernst. Man muss immer hart an sich arbeiten. Alle, die etwas im Leben erreicht haben, haben an sich gearbeitet. Talent allein reicht nicht. Erst die Arbeit führt zum Erfolg. Und Maria Lee hat diesen Arbeitseifer, hatte sie schon immer. Andererseits ist Musik für uns ein Vergnügen, eine Arbeit, die Spaß macht, eine köstliche Versklavung. Wenn nur die Umstände nicht gewesen wären. Weil es in ihrer Kindheit in Havanna kein funktionierendes Nahverkehrssystem gab, hat ihr Vater Maria Lee jeden Morgen vor der Arbeit zum Konservatorium gebracht und nachmittags wieder abgeholt. Mit dem Fahrrad. Er war pro Strecke eine knappe Stunde unterwegs. Und als auch ihr Bruder Aufnahme an der Musikschule gefunden hatte, haben sich alle drei zusammen aufs Fahrrad gezwängt. Der Vater auf den Sattel, Maria Lee vorne auf die Stange und Pachiquito dazwischen. Damit er nicht runterfällt, sollte er mal einschlafen. Maria Lee setzt sich ans Klavier und stimmt ein Lied an, das sie für ihren ehemaligen Musiklehrer geschrieben hat. Die Guajira para Tullio. Tullio Peramo ist gerührt. Bueno, es ist eine Emotion muy intensa. Es como... Dieses Lied, es löst intensive Gefühle in mir aus. Wie ein Vater, der sein Kind hat aufwachsen sehen, wie es laufen und sprechen gelernt hat. Ich bin ihr dankbar. Nicht jeder Schüler ist wie sie, so großherzig. Dass sie Musik in meinem Geiste macht, dass ich zu ihrer Entwicklung etwas beitragen konnte. Das erfüllt mich mit Stolz. Im Grunde sind alle meine Schüler meine Kinder im Geiste. Abends in der Basilika Menor de San Francisco de Assis. Das ehemalige Franziskanerkloster ist heute ein Museum. Die angeschlossene Basilika ein Veranstaltungsort. Wo früher die Kirchenbänke standen, sind Stühle aufgereiht. Sie sind bis auf den letzten Platz besetzt. An die 100 Zuschauer mögen es sein. Auf der Bühne Maria Lee Pacheco. Vor ein paar Wochen ist sie auf einem Jazzfestival in Havanna aufgetreten. Dies ist ihr zweites Konzert überhaupt in der Heimat. Das Konzert ist eine Art Homecoming. Organisiert von Vater Jorge Luis. Und es ist ein Familienfest. Pachiquito spielt mit seiner Schwester vierhändig Klavier. Eine Tante begleitet Maria Lee bei einzelnen Stücken an der Gitarre. Ihre Mutter tritt mit ihrem Chor auf. Später am Abend in Habana Vieja, der Altstadt. Vor 10 Jahren wäre ein solches Konzert nicht möglich gewesen, sagt Maria Lee. Die Öffnung des Landes, sie hat auch die Kultur erfasst. Nicht nur die. Zwischen Kuba und den USA herrscht nach jahrzehntelangem Frost Tauwetter. Was auch daran liegen mag, dass Venezuela durch den gefallenen Ölpreis große wirtschaftliche Probleme hat und als Sponsor Kubas auszufallen droht. Demnächst wollen die USA sogar wieder eine Botschaft in Havanna eröffnen. Zum ersten Mal seit 56 Jahren. In den engen Gassen der Altstadt scheint die neue Zeit schon Realität. Überall erklingt Musik. Son Cubano, Salsa, Reggaeton. Es wird getanzt und gefeiert. Von Kubanern und Touristen. 2 Tage noch, dann wird Maria Lee Pacheco zurück nach Deutschland fliegen. Und wiederkommen. Diesmal nicht erst nach 10 Jahren. Gucken, also ich kann nicht sagen oder einschätzen von einem System, wie wir leben. Es wird ein Prozess und ich hoffe, dass wir das schaffen. Es ist schwierig. Es war für mich auch schwer, als ich in Deutschland ankam. Für mich alles viel Neues und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich auch wohl gefühlt habe. Aber jetzt ist Deutschland meine zweite Heimat. Die erste ist hier natürlich. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.